Der Sprecher des Außenministeriums der DVJK hatte am 15. Juni eine Antwort auf die Frage des Journalisten der koreanischen zentralen Nachrichtenagentur gegeben, im Zusammenhang damit, dass in den USA ein Operationsplan für präzisen Luftangriff gegen die DVJK erarbeitet wird. Seine Antwort wurde am 28. Juni als offizielles Dokument der Vollversammlung und des Sicherheitsrates der UNO A70-957-S-2016-549 verteilt. Die Stellungnahme des Sprechers des Verteidigungskomitees der DVJK vom 19. Juni, die zunehmende nukleare Drohung der räuberischen USA wird die gerechte und barmherzige nukleare Vergeltungsreaktion hervorrufen, und die Stellungnahme des Sprechers des Außenministeriums der DVJK vom 6. Juni in Bezug auf die ununterbrochene offene Aufrüstung der USA für militärische Oberherrschaft über die koreanische Halbinsel und deren Region wurden als offizielles Dokument des UNO-Sicherheitsrates S-2016 558 verteilt.